Ausländische Medien berichteten vom 1. bis zum 8. August über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un. Die Internet-Website Goji Gangbo Wang von China, die Internetzeitungen Al-Sharq Al-Yom und Al-Badil und die Internetnachrichtenagentur Anbar Al-Watan von Mauretanien und die Internetnachrichtenagentur NK News von den USA meldeten, dass Genosse Kim Jong-un das dritte Treffen der Aktivisten der Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Jung-wook der koreanischen Volksarmee geleitet hatte. Mit dieser Nachricht brachte die Internet-Homepage des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees die Nachrichten darüber, dass er sich zusammen mit den Teilnehmern des dritten Treffens der Aktivisten der Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Jung-wook zum Andenken fotografieren lassen und dass er das neu gebaute Fischfanggerätekombinat der koreanischen Volksarmee besucht hatte.